Was bisher geschah? Kriminalhauptkommissarin Christiane Hoffmann wird von ihrem Vorgesetzten Geschonek damit beauftragt, den Tod einer alten Dame zu untersuchen. Sie wissen, wer Walter Toussaint ist? Aus der Zeitung. Also, wir kennen uns ein wenig. Er hat mich um einen Gefallen gebeten. Inoffiziell. Bei der Verstorbenen handelt es sich um die Mutter des einflussreichen Staatssekretärs Walter Toussaint, der die Angelegenheit um jeden Preis diskret behandelt wissen möchte. Ein Ermittlungsverfahren in seinem privaten Umfeld, das wäre doch ein gefundenes Fressen für die Journalie, gerade jetzt. Sie wissen ja, wie schnell das geht. Erste Ermittlungen im Cura Vita Pflegezentrum, in dem Frau Toussaint bis zu ihrem Tod untergebracht war, führen Hauptkommissarin Hoffmann jedoch nicht weiter. Wie läuft unsere kleine Undercover-Operation? Ich denke, hier geht es um eine persönliche Angelegenheit zwischen Herrn Toussaint und seiner Schwester Ulrike. Da ist nichts. Jedenfalls nichts, was eine kriminalpolizeiliche Untersuchung rechtfertigen würde. Doch statt den Fall zu den Akten zu legen, drängt Kriminaldirektor Geschonek Hauptkommissarin Hoffmann weiterzusuchen. Außerdem stellt er ihr einen jungen Kommissarbewerber zur Seite. Kriminalhauptkommissarin Hoffmann? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin Björn Stüwe. Ich soll mich bei Ihnen melden. Widerwillig setzt Hoffmann die Ermittlungen fort. Und tatsächlich findet sie Hinweise darauf, dass Frau Toussaint keines natürlichen Todes gestorben ist. Die Stationsleiterin Dagmar Kurti gerät unter Verdacht, Sterbehilfe geleistet zu haben. Ich habe nie Mivacron injiziert. Sie haben in meiner Gegenwart mit Ihrem vorgesetzten Arzt eine Diskussion darüber angefangen, ob lebenserhaltende Maßnahmen sinnvoll seien, während der Patient im Begriff war zu kollabieren. Was würden Sie an meiner Stelle denken? Hoffmann nimmt die Stationsleiterin fest. Doch dann bekommt die Presse Wind von dem Vorfall. Toussaint, der durch die öffentliche Aufmerksamkeit seine politische Integrität bedroht sieht, erwirkt die sofortige Einstellung der Ermittlungen. Er will, dass ich sie suspendiere. Wieso? Wir haben jemanden, der unter dringendem Tatverdacht steht. Kurti hat wahrscheinlich... Ich muss diese Stationsleiterin gehen lassen. Bis auf Weiteres bleiben Sie im Innendienst. Dann stößt Björn Stüwe auf eine weitere Spur. Ich habe nochmal recherchiert. Geschonek hat den Fall eingestampft. Aber was wird er wohl sagen, wenn er erfährt, dass der Heimarzt im Cura Vita, Dr. Scheffler, 1993 als Todesarzt von Kempten durch die Presse ging? Was? Björn Stüwe, Kommissarbewerber 26 ledig. Können Sie das nochmal wiederholen? Ein bisschen lauter bitte. Klar. Björn Stüwe, Kommissarbewerber 26, ledig. Wie geht es Ihnen, Herr Stüwe? Den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Wann haben Sie das letzte Mal mit Hauptkommissarin Hoffmann gesprochen? So vor 3 Tagen im Krankenhaus. Hat sie Sie häufig besucht? Ja, schon. You belong to me. Cura Vitae, Hoffmanns erster Fall. Hörspiel in 2 Teilen von Leonhard Koppelmann und Robert Steudner. Musik Hendrik Meyer. 2. Teil Dienstvergehen. Todesarzt von Kempten freigesprochen. Ich habe mindestens 50 Artikel dazu. Das war eine Woche auf den Titelseiten. Scheffler wurde nicht mal zu einer Geldstrafe verurteilt? Nein. Die Klinik hat ihm einen Top-Anwalt besorgt. Man konnte ihm nicht nachweisen, dass er es vorsätzlich getan hat. Er hat behauptet, die Rezepte zwar unterschrieben, aber nie ausgehändigt zu haben. Er hat es auf den Pfleger abgewälzt. Besorgen Sie mir den Namen des Pflegers. Ist er noch in Haft? Er ist 1999 vorzeitig entlassen worden. Er lebt nicht mehr in Deutschland, ist nicht auffindbar. Alles schon gecheckt. Ach, scheiße. Ich kann noch mal suchen. Vielleicht kriege ich was übers KBA. Nein. Ich fahr hin und hol selber aus ihm raus. Kann ich mit? Nein. Warum? Darum. Sie waren also nicht dabei? Nein, ich war nicht dabei. Sie ist alleine zum Heim gefahren. Mhm. Dr. Scheffler? Was? Ich muss Sie einen Moment sprechen. Jetzt nicht. Ich habe ein paar Fragen zu einer Ihrer früheren Arbeitsstellen. Seine Augen flackern. Er bleibt stehen, sieht sich um, ob jemand in der Nähe ist und zuhört. Wie beiläufig. Als müsse er den Flur im Auge behalten. Doch da ist nur ein alter Mann, der auf einer Bank sitzt und zahnlos gähnt. Eine Mitarbeiterin des Heims hat ausgesagt, dass Dr. Scheffler nach diesem Gespräch sehr verstört gewirkt habe. Ich habe nur mit ihm gesprochen. Ein paar Fragen gestellt zu den Vorfällen in Kempten. Wussten Sie, dass er lange in psychologischer Behandlung war? Damals noch nicht. Er hatte einen Suizidversuch hinter sich. Ich wusste das nicht, okay? Sie müssen nicht laut werden, Frau Hoffmann. Wollen Sie jetzt vielleicht ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit opfern? Oder soll ich Sie vorläufig festnehmen? Ich hoffe, Sie sind sich über die Konsequenzen Ihres Handelns im Klaren. Zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf. Frau Toussaint wird in diesem Augenblick noch mal gründlich obduziert. Und wenn sie nicht an einem Herzversagen gestorben ist, sondern aufgrund eines nicht verordneten Medikaments, dann haben Sie ein Problem. Sie, Dr. Schäffler, nicht ich. Also, wie kommt das Mivacurium in Frau Toussaint? Ich weiß es nicht. Oh, Sie wissen es nicht. Vielleicht, weil Sie großzügig Blankorezepte verteilt haben, um sich etwas Arbeit zu sparen. Sind ja nur alte Leute, die kriegen eh nichts mit, ja? Kann hier jeder nach Lust und Laune an die Hausapotheke und spritzen, was er will. Wollen Sie das damit sagen? Sind Sie total bescheuert? Oder, Dr. Schäffler, haben Sie es vielleicht doch selbst gespritzt? Frau Hoffmann, ich muss Sie auffordern, unsere Anlage zu verlassen. Ich krieg Sie, Dr. Schäffler, versprochen. Ich habe mit Ihrer Dienststelle telefoniert. Sie haben keinerlei Befugnis dazu, mein Personal zu verhören. Entschuldigen Sie die Störung. Ich hatte nur ein paar Fragen an den verantwortlichen Arzt. Ein paar Ungereimtheiten wegen der Medikamentenvergabe. Sie haben genug Unfrieden gestiftet. Gehen Sie jetzt, bitte. Sie wurden daraufhin offiziell abgemahnt. Haben aber dessen ungeachtet die Ermittlungen fortgesetzt und den ihnen zur Seite gestellten Bewerber Stüwe zu weiteren Dienstvergehen angestiftet. Stüwe wusste nicht, dass der Kriminaldirektor mir den Fall entzogen hatte. Er war ihnen bewusst, dass Hauptkommissarin Hoffmann die klare Anweisung hatte, nicht weiter in dem Fall zu ermitteln. Sie hat sowas erwähnt, ja. Und Sie haben mir trotzdem geholfen? Ja. Wieso? Sie war meine Tutorin? Ich bin verantwortlich. Der Junge hat gemacht, was ich ihm gesagt habe. Er konnte das noch nicht einschätzen. Herr Stüwe, Sie wollen Kriminalbeamter werden. Ihnen muss doch klar sein, dass das ein Dienstvergehen war. Ich hatte das Gefühl, da ist mehr. Und dass Hauptkommissarin Hoffmann unfair behandelt wurde. Selbst wenn das der Fall gewesen wäre, hätten Sie sich an die Anweisungen Ihres Vorgesetzten halten müssen. Zählt es nicht, dass wir recht hatten? Nein. Wenn Sie Polizist sein wollen, müssen Sie sich an die Regeln halten. Gerade Sie als Polizist. Stationszimmer 3B. Hallo, hier ist Christiane Hoffmann. Frau Weber? Ja? Wir haben neulich gesprochen in der Cafeteria. Ja, Frau Hoffmann. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Was für Fragen? Zu Dr. Schäffler, aber inoffiziell. Keine Angst, das bleibt unter uns. Können wir uns vielleicht treffen? Jetzt? Ich habe noch Dienst bis 16 Uhr. Danach. Gut, aber bitte nicht im Heim, irgendwo anders. Wo Sie wollen. Was haben Sie sich davon versprochen? Schäffler war in der Klinik nicht besonders beliebt. Ich dachte, die andere Stationsleiterin hat vielleicht auch Differenzen mit ihm. So wie Frau Kurti. Hat sie das wirklich gemacht? Dagmar Kurti ist die gewissenhafteste Kollegin, die mir je begegnet ist. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat jedenfalls ein Medikament gespritzt, das Frau Toussaint nicht verordnet wurde. Und auch nicht ohne ärztliche Aufsicht verabreicht werden durfte. Welches Medikament? Mivacron. Kennen Sie das? Ja, ein Relaxant. Ein Mittel zur Muskelentspannung. Ziemlich stark. Und Schäffler sagt, er hat es nicht injiziert. Wer im Heim hätte noch Zugriff auf diese Medikamente? Auf solche Präparate bei uns nur der Arzt und die Stationsleitung, wenn sie zuvor ein unterschriebenes Rezept bekommen haben. In akuten Notfällen können sie auch von der diensthabenden Schichtleitung angefordert werden, aber das wird dann telefonisch mit dem Arzt abgeklärt. Also in jedem Fall läuft es über Dr. Schäffler? Im Prinzip ja. Dass Sie Dr. Schäffler dadurch schaden könnten, wenn Sie ihn vor einer Kollegin verdächtig machen, ist Ihnen nicht in den Sinn gekommen? Natürlich. Aber irgendwo muss man ja ansetzen. So läuft es halt manchmal. Nach Faktenlage hätten Sie zum Zeitpunkt Ihres inoffiziellen Gesprächs mit Frau Weber davon ausgehen müssen, dass Dr. Schäffler unschuldig ist. Er war nicht unschuldig. Ich bin sicher, er wusste Bescheid. Das können Sie nicht beweisen. Ich erzähle Ihnen was über Schäffler, aber... Sie bleibt stehen. Sie haben das nicht von mir. Ich muss blinzeln. Die Sonne in Ihrem Rücken blendet mich. Ich finde es ziemlich schäbig, Kollegen anzuschwärzen. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ihre weiche Hand an meinem Unterarm. Der Griff erstaunlich fest, obwohl sie so zierlich ist. Aber das geht jetzt einfach schon zu lange. Was? Das hat sie gesagt? Ja, Verstehen Sie jetzt, dass ich Schäffler nicht einfach in Ruhe lassen konnte? Ich meine, wenn Sie mal diesen ganzen Psychoquatsch und die dämlichen Dienstvorschriften beiseite lassen. Das ist spekulativ. Jesus! Mann! Sind Sie immer so verstockt, als würde man mit einem Automaten sprechen? Ich versuche, die Angelegenheit professionell zu behandeln. Wenn Sie mir einen Strick drehen wollen, bitte, dann schreiben Sie Ihren Mist in Ihre bekloppte Mappe. Sie wissen doch schon alles. Es interessiert Sie doch kein bisschen, was ich zu sagen habe. Frau Hoffmann, bitte setzen Sie sich. Setzen Sie sich, bitte. Niemand will Ihnen einen Strick drehen. Bitte, verkomplizieren Sie die Dinge nicht unnötig. Lassen Sie uns fortfahren. Frau Toussaint? Frau Toussaint! Die wohnt hier nicht mehr. Ist vorgestern raus, bei Nacht und Nebel. Sind Sie von der Polizei? Was wollten Sie von Ulrike Toussaint? Ich wollte ihr sagen, dass Dagmar Kurti unschuldig ist und der Heimarzt sehr wahrscheinlich fahrlässig gehandelt hat. Dass ihre Mutter deshalb gestorben ist, nicht an ihrem Krebsleiden. Ich wollte sie bitten, offiziell Anzeige zu erstatten. Sie hat ihre Stelle gekündigt, ohne Angabe von Gründen. Besorgen Sie mir die Adresse von Walter Toussaint. Wollen Sie das wirklich? Wenn Sie ein guter Kommissar werden wollen, sollten Sie tun, was man Ihnen sagt. Zumindest für eine Weile. Sie wussten, wer Walter Toussaint ist? Ja. Haben Sie nie daran gedacht, dass Sie damit womöglich Ihre Laufbahn aufs Spiel setzen? Klar. Herr Stüwe, ich habe das Gefühl, Sie nehmen das hier nicht ernst. Doch, absolut. Glauben Sie, Sie bekommen einen Orden für das, was Sie getan haben? Nein. Herr Toussaints Adresse ist nicht öffentlich zugänglich. Woher hatten Sie sie? Wieso wollen Sie ja nicht zur Mordkommission? KK-35 rollen Ihnen einen roten Teppich aus. Keine Lust, den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen. Ist mir zu abstrakt. Glauben Sie, was Sie bei uns tun? Und dass Sie doppelt so viel arbeiten? Fürs gleiche Geld? Ich bin 26. Nehmen Sie mir doch nicht jetzt schon meinen Idealismus. Wenn Geschenek fragen sollte, wo ich bin, dann... Sage ich Ihnen, Sie sind wegen einer akuten Seitenstrangentzündung beim Arzt. Zum Beispiel. Gehen Sie, bitte. Sie steht hinter dem Tor, bleibt auf Abstand und sei giftig. Sie wirkt völlig verändert. Die langen Haare zu einem strengen Zopf gebändigt. Ein altmodisches Kleid. Wenn mein Bruder sie hier sieht, dann kriegen wir alle beide Schwierigkeiten. Frau Toussaint, jemand hat ihre Mutter getötet. Sie könnte noch leben. Wir haben uns verabschiedet. Meine Mutter wollte nicht mehr leben. Jetzt ist es vorbei und es ist gut so. Sie ist bei ihm untergekrochen, zurück ins Nest. Vergiss es. Das alles ist ein großes Missverständnis. Walter und ich haben uns geeinigt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass jemand ihrer Mutter eine Überdosis Mivacron injiziert hat. Und vielleicht war ihre Mutter nicht die Einzige, bei der das vorgekommen ist. Sie müssen Anzeige erstatten. Sonst kann ich nichts tun. Korrigieren Sie mich, aber bei einem Offizialdelikt brauchen Sie gar keine Anzeige. Sie konnte doch nicht einfach so tun, als sei nichts passiert. Wieso haben Sie sich ausgerechnet in diesen Fall so reingesteigert? Warum haben Sie Frau Toussaint so unter Druck gesetzt? Ich verstehe. Sie haben die Ermittlungen nicht selbstständig aufgenommen, weil Sie genau wussten, dass Sie damit bei keinem Richter durchgekommen wären. Ich war mir einfach hundertprozentig sicher. Und außerdem ließ mir Geschenek keine andere Wahl. Darf ich Sie was fragen? Haben Sie Angehörige im Heim? Nein. Und waren Sie schon mal in einem Heim? Hier geht es nicht um mich, ja, Frau Hoffmann. Ja, aber bitte, gehen Sie doch mal hin. Schauen Sie sich das an. Da werden wir beide auch irgendwann landen. Froh, wenn wir jeden Tag einigermaßen satt und sauber sind und unsere Beruhigungsmittel kriegen, damit wir nicht merken, dass sich keiner mehr mit uns beschäftigt. Wären Sie da nicht froh, wenn jemand ab und zu vielleicht mal nachsieht, ob alles seine Ordnung hat? Das ist polemisch. Bitte, wer interessiert sich denn für die Alten? So genau will es doch niemand wissen, solange sie irgendwo versorgt werden und einem nicht zur Last fallen. Warum pflegen Sie denn Ihren Vater nicht zu Hause? Ich kann Ihnen nicht helfen. Jetzt warten Sie. Frau Toussaint, ist es Ihnen egal, was mit Ihrer Mutter passiert ist? Gehen Sie endlich. Verschwinden Sie. Wer sind Sie? Das ist er. Der Mann, vor dem alle Angst haben. Was wollen Sie hier? Ein Mann, der es gewohnt ist, zu bestimmen. Das Alphatier. Groß, untersetzt, breite Stirn. Halbglatze. Was hatten Sie mit meiner Schwester zu besprechen? Seine kleinen stechenden Augen springen hinter der randlosen Brille unruhig hin und her. Das blaue Hemd, schweißgetränkt, trotz Klimaanlage. Kennen Sie von der Presse? Herr Toussaint hat Sie nicht erkannt. Nein, wir sind uns ja nie begegnet. Wenn Sie nicht in 5 Sekunden von meinem Grundstück verschwunden alles. Er hat sie bedroht. Er hat gesagt, dann schmeiß ich sie eigenhändig runter. Ob Frau oder nicht? Ob Frau oder nicht. Das ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Er hat angegeben, sie hätten ihn grundlos angegriffen. Das stimmt nicht. Kommen Sie, Frau Hoffmann. Sie haben ihm einen Zahn ausgeschlagen. Du Fatze! Notwehr. So wie bei der Weihnachtsfeier mit dem Kollegen Gruber. Mhm, genau. Man darf sich halt nichts gefallen lassen. Er ist tätlich geworden. Sie hat sich verteidigt. Hatten Sie das Gefühl, Hauptkommissarin Hoffmann war an diesem Tag nervlich angespannt oder aggressiv? Nein. Waren Sie dabei, als sie am Abend desselben Tages Dr. Schäffler aufgesucht hat? Nein. Aber wir waren vorher noch zusammen essen. Das ist das Beste, was man hier in der Gegend kriegt. Wenn Sie sich keine Stullen schmieren wollen, gewöhnen Sie sich besser dran. Wieso? Ist doch ganz gut. Ich glaube, mit der Hand muss ich mal zum Arzt. Sie haben ihm echt einen Zahn ausgeschlagen. Aber wenn der rauskriegt, wer Sie sind. Essen Sie Ihre Nudeln und vergessen Sie das alles ganz schnell wieder. Haben Sie eigentlich eine Freundin? Nein. Vielleicht ist er auch schwul. Und wie könnte er auch schwul sein? Auf den zweiten Blick. Ich bin im Moment in keiner Beziehung. Keine Zeit für Privatleben. Hm. Aber gewöhnen Sie sich besser auch gleich dran. Haben Sie eigentlich noch was zu Schäffler oder Hess gefunden? Ja. Über Hess nichts Besonderes. Lebt bei seinen Großeltern und hat vor seiner Ausbildung zum Hilfspfleger 3 Lehren abgebrochen. Er war auf einer Sonderschule, er hat eine Sprachbehinderung. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Und das finden Sie alles im Internet? Nee, dafür muss man in die Datenbanken. Schäffler wurde übrigens 2-mal mit Alkohol am Steuer erwischt. Er hat seinen Führerschein erst letztes Jahr zurückbekommen. Er hat 2 Töchter, 9 und 11, beide leben bei der Mutter. Er ist seit 2004 geschieden. Das ist doch was. Dann hat sie mich zu Hause abgesetzt. Sie hat nicht gesagt, was sie vorhatte. Nein. Er hat sich einen angetrunken. Waren Sie in der Bar? Nein, ich habe im Auto gewartet. Gegen 2 ist er rausgekommen. Wie haben Sie bemerkt, dass er alkoholisiert war? Er hatte sich aufs Hemd gekotzt. Im Versuch, seinen Wagen aufzuschließen, hat er seinen Autoschlüssel verloren. Er kniete sich hin und suchte ihn, obwohl er direkt vor ihm lag. Scheiße. Kann ich Ihnen helfen? Er schaute auf, blinzelte unsicher. Dann machte eine Handbewegung, winkte mich weiter. Als gäbe es nichts zu sehen. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, Arschlöcher! Warum haben Sie ihn trotz seines desolaten Zustands nicht in ein Taxi gesetzt? Geben Sie das her. Dr. Schäffler, Sie sind keinesfalls mehr in der Lage zu fahren. Sie machen sich strafbar und gefährden andere Menschen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich schicke Ihnen den Schlüssel morgen mit der Post. Was habe ich Ihnen getan, dass Sie mich so hassen? Mir haben Sie nichts getan. Und ich hasse Sie nicht. Oh, Sie wollen mich fertig machen. Sie wollen mich zerstören. Weil ich ein Mensch bin. Weil ich ein Mensch bin, der Fehler macht. Ich darf keine Fehler machen. Alle dürfen Fehler machen, aber ich nicht. Dr. Schäffler, jeder macht Fehler. Sie sind offensichtlich Ihrer Verantwortung nicht mehr gewachsen. Eine Kollegin von Ihnen hat ausgesagt, dass Sie sehr oft während der Spätdienste trinken. Dass Sie auch Medikamente nehmen, die Ihre Handlungsbefähigung einschränken. Ihre Fähigkeit, eine Situation richtig einzuschätzen. Ich habe niemandem etwas getan. Ich habe niemandem etwas getan. Ich war das nicht. Haben Sie Schuldgefühle deswegen? Ich war das nicht. Nein. Sind Sie sicher? Nein. Ich meine, ja, ich bin mir sicher. Was ist dann passiert? Er hat sich die Schlüssel geschnappt. Sie haben nicht nochmal versucht, ihn aufzuhalten? Nein. Ja, Hoffmann. Ich habe Ihnen einen Link gemailt. Was ist los? Schauen Sie in Ihre Mails. Habe ich gerade abgeschickt. Klicken Sie auf den Link. Der Fahrer des PKW erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Erkennen Sie den Wagen? Die Polizei geht davon aus, dass der 44-jährige Mann stark alkoholisiert. Ach du Scheiße. Was haben Sie gedacht in diesem Moment? Ehrlich gesagt, nichts. Ich war wie betäubt. Und dann wurde mir klar, was das bedeutet. Sie sind suspendiert. Ab sofort. Ich weiß einfach nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Warum Sie plötzlich so durchdrehen. Erst Toussaint, dann Schäffler. Was kommt als nächstes? Darf ich es erklären? Nein, ich will nichts hören. Kein Wort. Schäffler... Nein, raus! Räumen Sie Ihren Schreibtisch und gehen Sie mir aus den Augen! Haben Sie ein Problem mit Autoritäten? Wenn jemand seine Position ausfüllt, seine Entscheidungen konsequent und nachvollziehbar sind, dann nicht. Der leitende Kriminaldirektor Geschonek füllte seine Position nicht aus. Wollen Sie das damit sagen? Frau Hoffmann? Es schien ihm völlig gleichgültig zu sein, was in dem Heim los war. Er dachte nur an seinen eigenen Vorteil, wollte es sich nicht verscherzen mit Toussaint. Das konnte ich nicht mehr akzeptieren. Die Mutter von Staatssekretär Toussaint starb vorletzte Woche in derselben Einrichtung, in der der Arzt bis zu seinem Tod gearbeitet hat. Einen Zusammenhang gebe es jedoch nicht, erklärte ein... Wie kamen Sie an die Blutproben? Sie kamen zu mir. Sie kamen zu Ihnen? Ja. Mir geht's gut. Alles prima. Und bei Ihnen? Geschonek hat mich grober zugeteilt. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann's auch kaum erwarten. Ja, gut dann. Hier ist was für Sie angekommen. Ein Päckchen. Der Mann von der Hauspost wusste nicht, wohin damit, also habe ich's genommen. Was für ein Päckchen? Ein Päckchen? Nicht sehr schwer. Ihr Name steht drauf. Kein Absender. Machen Sie es auf. Die Blutproben sind mit der Post gekommen. Anonym. Ja, ein Päckchen ohne Absender. Anonyme Hinweise sind in solchen Fällen nicht unüblich. Mitglieder des Pflegepersonals, die was mitkriegen, aber Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Die offenbaren sich der Klinikleitung nicht, weil sie dann als Nestbeschmutzer dastehen, als Kollegenschweine. Haben Sie denn nicht versucht, Ihren anonymen Tippgeber zu ermitteln? Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Kein Brief. Nur vier Röhrchen. Mit so einer Flüssigkeit. Ist das Blut? Es sind so Etiketten drauf. Namen von vier Personen mit dem Computer geschrieben. Steht auf einem der Namen Kubitschek? Nee. Doch. Dr. Alexandru! Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Und Frau Hauptkommissarin, welch Glanz in dieser dunklen Hütte. Was kann ich denn heute für Sie tun? Eingefallen? Ach was. Ich nehme an, Dr. Alexandru von der Gerichtsmedizin wusste nichts von Ihrer Suspendierung. Wahrscheinlich nicht. Was hat die Blutanalyse ergeben? Dass ich recht hatte. Tut mir leid, Gruber hat mich nicht gehen lassen. Hat er irgendetwas mitgekriegt? Nein. Gut. Also, setzen Sie sich und hören Sie zu. Das werden Sie nicht glauben. In allen vier Proben... Viermal Überdosis, absolut tödlich. Welche Medikamente genau? Alles Mögliche. Mivercurium, Fentanyl, Esmeron und Flunitrazepam. Eine große Menge Insulin bei einer Patientin, die nicht zuckerkrank war. Bei einem Kubitschek, der ein schwaches Herz und einen chronisch niedrigen Blutdruck hatte, ein blutdrucksenkendes Mittel. Den Namen habe ich vergessen. Clonidin. Diese Leute wurden alle umgebracht. Wir müssen zu Geschonek. Er muss sie zurückholen. Er will mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Auf keinen Fall lässt er mich wieder ins Heim. Wir müssen das anders machen. Wir? Wenn Sie mir helfen wollen. Klar. Aber was sage ich Gruber? Weiß ich nicht. Melden Sie sich krank. War es Ihnen egal, dass Sie Herrn Stüwe damit in Schwierigkeiten bringen würden? Nein. Aber er war der Einzige, dem ich vertrauen konnte. Ich weiß, dass das egoistisch von mir war. Ich hätte das nicht tun dürfen. Ich hätte zu Geschonek gehen und ihm die Fakten auf den Tisch legen müssen. Aber Sie haben es nicht getan. Björn, wer immer uns die Proben geschickt hat, will, dass wir was tun. Ich kann da nicht mehr hin. Aber Sie kennt dort keiner. Was hat Sie zu der Annahme geführt, Sie seien auf einen solchen Einsatz bereits genügend vorbereitet? Keine Ahnung, darüber habe ich nicht nachgedacht. Das war ein Altenpflegeheim, kein Mädchenhändlerring. Denken Sie heute, Sie haben sich richtig verhalten? Als Polizist würde ich sagen, nein. Als Kollege, ja. Wie hat Hauptkommissarin Hoffmann Sie in das Heim geschleust? Im Cura Vita werden ständig Hilfskräfte gesucht. Am besten fangen Sie gleich Montag an. Was mache ich da? Sie sehen sich einfach nur um. Aber vor allem müssen wir an die Dienstpläne rankommen und an die Patientenakten. Wer wann gestorben ist und woran. Und da soll ich unter meinem richtigen Namen anfangen? Ja, alles andere wäre zu schwierig. Aber die werden Sie nicht überprüfen. Das machen die beim Hilfspersonal bestimmt nicht. Die sind froh um jede billige Arbeitskraft. Alles klar. Trauen Sie sich das zu? Ja. Ich bin immer in der Nähe. Wenn was ist, rufen Sie mich an. Niemand hat Verdacht geschöpft? Sie konnten da einfach so auftauchen? Ja. Ich habe gesagt, dass ich mein Informatikstudium gerade geschmissen habe und dringend was dazu verdienen muss. Das war kein Problem. Na wunderbar, dann können Sie ja gleich meinen Computer in Schuss bringen. Der macht nämlich nur noch Ärger. Gerne. Kann ich machen. Sind Sie empfindlich? Eigentlich nicht. Sie hat mich auf die 3B geschickt. Das war die Intensivpflegestation. Ja. Hier sind die Waschräume. Die erste Woche machst du mit mir die Frühschicht. Wenn du alles einmal durch hast, gibt's eine Woche Nachtschicht. Dürfen wir eigentlich nicht, als Hilfspfleger. Aber das prüft eh keiner. Die Heimaufsicht kommt eh nie ohne Voranmeldung. Also, sieht aus, als würden wir zwei hier zusammen eine Menge Spaß kriegen. Hm? Besonders jetzt, wo wir keinen Arzt mehr haben. Wieso? Was ist mit dem? Der war fertig. Hat sich totgefahren. Echt? Selber schuld. War ständig am Medizinschrank. Hat gesoffen, manchmal sogar im Dienst. Und da hat keiner was gesagt? Frag mich das nochmal in einer Woche. Hier. Was ist das? Zimmernummer. Um die kümmerst du dich erstmal. Bis zur Pause. Und alles, was du machst, trägst du hier an. Und hier. Und lass dich nicht vollquatschen, dafür ist keine Zeit. Alles klar? Sie haben in einer früheren Befragung angegeben, die Zustände in dem Heim seien teilweise erschreckend gewesen. Inwiefern? Zu wenig Personal. Vor allem zu wenig Fachpersonal. Schlechtes Arbeitsklima. Viele von den Mitarbeitern, die ich getroffen habe, wirkten ausgebrannt und gereizt. Die Stationen waren alle überbelegt und es gab wohl häufig Ärger mit den umliegenden Krankenhäusern. Für die sind wir sowas wie der Mülleimer. Die schaufeln uns immer pünktlich zum Wochenende die ganzen Zombies von der Geronte rüber, damit sie nicht so viel zu tun haben. Das gibt jedes Mal Stress. Sie haben sich schließlich auf Dirk Hess konzentriert. Hess hat ein großes Aggressionspotenzial. Probleme mit dem Selbstwertgefühl. Er fiel ständig unangenehm auf. Die Art, wie er mit den Bewohnern geredet hat, besonders wenn keine Autoritätspersonen in der Nähe waren. Unreif, flapsig, oft beleidigend. Zum Beispiel? Herr Achtendorf, wollen wir wieder mal ausbüchsen? Sie wissen doch, dass Sie das nicht dürfen. Was sollen denn die Damen denken, wenn sie draußen mit ihrer vollgekackten Windel rumlaufen? Björn, komm mal her. Hier kannst du gleich was Grundlegendes lernen. In Gegenwart von Frau Weber oder der Heimleiterin war er leise und zurückhaltend, fast unterwürfig. Er ist ziemlich oft rot geworden, als wäre ihm was peinlich. Von mir hat er sich aufgespielt, vor allem über unfähige Ärzte und die da oben, da konnte er sich stundenlang aufregen. Nichts tun die. Wir machen den ganzen Scheiß alleine, alles. Und dann behandeln sie einen auch noch wie Abschaum. Ich habe so viele Überstunden, keinen Cent kriege ich dafür. Abfeiern geht auch nicht. Wenn du Urlaub beantragst, fragen sie dich, ob du nicht lieber gleich kündigen willst. Warum machst du nichts anderes? Ach, ist doch eher alles scheiße. Irgendeiner muss es ja tun. Geh mal in andere Heime, da ist es auch nicht besser. Ich hatte den Eindruck, dass die Bewohner Angst vor ihm hatten. Oder ihm zumindest mit Abneigung begegneten. Wie lange waren Sie in dem Heim? Fast 3 Wochen. Wann trafen Sie auf Angela Weber? In der 2. Woche. Wir hatten zusammen Nachtschicht. Das Schlimmste ist, dass die Angehörigen sie hier irgendwann vergessen, weil sie es nicht aushalten. Hier, Herr Krämer wurde in den letzten 2 Jahren von niemandem mehr besucht, obwohl seine Kinder alle in der Nähe wohnen. Wir sind die Einzigen, die sich um sie kümmern. Eher freundlich, meist behutsam und respektvoll im Umgang mit dem Patienten. Irgendwie, als würde ihr der Druck und das Leid, als würde ihr das alles nichts ausmachen. Nur einmal. Wenn es mal bei mir soweit ist, will ich, dass es schnell geht. Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal als Pflegefall in einem Heim zu liegen? Sich anderen wildfremden Menschen ausgeliefert zu fühlen? Gesagt zu bekommen, was sie anziehen sollen, wann Schlafenszeit ist? Sich waschen und füttern zu lassen? Windeln zu tragen? Nein, ich glaube, das will niemand. Wieso haben Sie Angela Weber überprüft, nachdem Sie sie zuvor ins Vertrauen gezogen hatten? Wir haben uns getroffen. Privat. Aus welchem Grund? Ich bin hier am Stationsrechner. Ich muss mich beeilen. 2 der Opfer starben 48 Stunden nach Schäffler. Herr Kubitschek wurde in relativ stabilen Zustand aus dem Krankenhaus zurückverlegt. Auf die 3B, die Station von Angela Weber. 12 Stunden später ist er an Herzversagen gestorben. Frau Lenz starb während derselben Schicht an einer Hypoglykämie. Und Hess hatte Dienst. Stüwer hat herausgefunden, dass die Zahl der Todesfälle während der Schichten von Hess höher lag als bei anderen Pflegekräften. Zumindest im letzten halben Jahr. Signifikant höher? 20-30%. Das hätte auch Zufall sein können. Außerdem widersprach das doch Ihrer Hypothese, dass Dr. Schäffler für die Todesfälle verantwortlich war. Warum? Er muss doch nicht selber gespritzt haben. Er hat toleriert, dass auf den Stationen mit Medikamenten freizügig umgegangen wurde. Wie in Kempten, genau dasselbe. Der Mann war unfähig und überfordert, hat sich während der Dienstzeit des Alkohol- und Medikamentenmissbrauchs schuldig gemacht. Der war dem Druck einfach nicht gewachsen. Aber statt zu kündigen, lässt er die Zügel einfach schleifen. Dieser Mann hatte die Verantwortung für 280 Patienten. Das widerspricht Ihrer Schilderung der ersten Begegnung mit Schäffler. Was haben Sie gesagt? Er hat alles getan, um den Patienten am Leben zu erhalten. Deswegen habe ich auch versucht, jemanden zu finden, der das bezeugen konnte. Diese Blutproben wurden mir doch nicht ohne Grund geschickt. Willst du noch einen? Oh, lieber nicht. Ich vertrag das nicht so gut. Ach komm, noch zwei bitte. Bei uns geht's gerade drunter und drüber. Ja, kann ich mir vorstellen. Das hätte ich nicht gedacht, dass er so kaputt ist, dass er das macht. Ich habe ein schlechtes Gewissen irgendwie. Er ist für sein Unglück selbst verantwortlich. Wie wir alle. Ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet ihr so vorbehaltlos vertraut habe. Sie hatte sowas an sich. Man hätte ihr am liebsten sein ganzes Leben erzählt. Und haben Sie ihr von sich erzählt? Wir haben ein bisschen über unsere Familien geredet. Ich von meinem Vater und sie von ihren Großeltern, bei denen sie aufgewachsen ist. Von ihrem Mann hat sie nicht gesprochen? Nein, das Thema kam nicht auf. Ich muss dich was fragen. Frag. Hast du mir das Päckchen geschickt? Päckchen? Der Blick. Sie weiß nicht, wovon ich rede. Plötzlich ist sie neugierig. Was für ein Päckchen? Da ist noch etwas anderes. Etwas, das hinter diesen sanften, braunen Augen lauert und sich versteckt. Na los, sag. Hat sie Angst? Ich habe ein Päckchen bekommen. Ohne Absender. Ich dachte, du hättest es vielleicht geschickt. Was war drin? Nichts. Nichts? Nein, nichts. Schon gut. Wieso sollte ich dir ein leeres Päckchen schicken? Sie hat mir natürlich nicht geglaubt. Aber sie hat nicht weiter gefragt. Sie wechselte das Thema. Wir haben noch ein bisschen über Unverbindliches geredet. Und dann ist sie gegangen. Glauben Sie, Frau Weber wusste von den Vorgängen im Heim? Ja, ganz sicher. Egal wie nett sie ist, lassen Sie sich nicht auf sie ein. Am besten gehen Sie aus dem Weg. Okay. Kommen Sie irgendwie an alte Dienstpläne ran. Schwierig. Die sind nicht im Stationsrechner. Dazu muss ich ins Büro der Heimleitung. Ich weiß, das ist ja ziemlich weit jenseits aller Vorschriften. Die Tür ist kein Problem. Und ich habe Nachtdienst. Allerdings mit Dirk Hess. Wenn Sie keine gute Gelegenheit finden, lassen Sie es. Sie sind sowieso schon viel zu lange da. Als Sie diese Dinge über Frau Weber herausfanden, warum haben Sie Herrn Stüwe nicht sofort aus dem Heim geholt? Es gab keinerlei Verbindung zwischen ihm und mir. Wir brauchten einen Beweis. Ich dachte, er wäre sicher. Was genau hat die Überprüfung von Frau Weber ergeben? Sie war nicht vorbestraft und auch sonst nie aktenkundig geworden. Und dann fand ich das mit ihrem Mann heraus. Ob Frau Weber tatsächlich an den Vorfällen beteiligt war, kann ich Ihnen nicht sagen. Als wir damals ihren Mann gekündigt haben, hat sie ebenfalls gekündigt. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich glaube, sie ist weggezogen. Diese Vorfälle waren Misshandlungen an dementen Heimbewohnern. Angela Webers Mann war Stationsleiter. Sie haben oft zusammengearbeitet. Es gab eine interne Untersuchung und dann wurde der Fall an die Behörden übergeben. Er wurde wegen Körperverletzung zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie hat ihn daraufhin verlassen. Herr Weber wohnt aber noch in der Stadt. Ich habe ihn gerade vor 2 Tagen gesehen. Ein Zufall, dass Sie jetzt deswegen anrufen. Sie haben Herrn Weber aufgesucht? Er wohnte außerhalb von Unna, in einem verwahrlosten Haus, zusammen mit einem anderen Mann. Was wollen Sie? Er war sehr erstaunt, als ich ihm von seiner Frau erzählte. Hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Ist irgendwann nicht mehr zu Besuch gekommen. Weg war sie. Ich dachte, sie hat einen anderen. Sie wollte die Scheidung. Aber ich wollte nicht. Dann kam auch nichts mehr. Wir sind immer noch Mann und Frau. Ich meine, vielleicht kommt sie ja irgendwann zurück. Sie haben ihre Frau damals nicht belastet. Wollten Sie sie schützen? Wieso interessiert Sie das? Ist sie auch tätlich geworden? Ach, das ist doch alles schon verjährt. Sie haben es ihm gesagt. Sagen wir, ich habe es ein bisschen ausgeschmückt. Ja, meine Angie. An manchen Tagen, da stand sie so unter Strom, da hat sie schnell die Geduld verloren. Dann ist ihr schon mal die Hand ausgerutscht. Besonders bei denen, die nicht essen wollten. Wenn einer besonders genervt hat, gab es auch schon mal eine extra Portion Neurozil. Und dann war Ruhe. Ich bin für sie mit in den Bau gegangen. Meine Angie, die kein Wässerchen trüben kann. Würden Sie das auch vor Gericht aussagen? Bin ich bekloppt? In meinem ganzen Leben gehe ich in kein Gericht mehr. Nein. Bestellen Sie ihr nur einen schönen Gruß von mir. Ich habe das Gespräch mit dem Handy aufgenommen, aber es wurde nicht als Beweismittel zugelassen. Das war am 24. August. Wann fiel Ihnen das Verschwinden von Herrn Stüwe auf? Er hat versucht, mich anzurufen, als ich auf dem Rückweg von Unna war. Ich hatte keinen Empfang. Er hat mir auf die Mailbox gesprochen. Ich habe die Dienstpläne und habe sie kopiert. Er hat was gemerkt, glaube ich. Er ist ziemlich komisch drauf, redet kaum mit mir. Was soll ich machen? Ich komme nach der Schicht zum Chinesen. So kurz nach 12. Oder soll ich gleich verschwinden? Rufen Sie mich bitte an. Ich habe bis 12:15 gewartet, aber er ist nicht gekommen. Was haben Sie dann gemacht? Ich habe immer wieder versucht, ihn anzurufen, aber es war immer nur die Mailbox dran. Ich war bei ihm zu Hause, aber er war nicht da. Scheiße! Was dachten Sie in diesem Moment? Scheiße, verdammte! Ich hatte Angst und könnte was passiert sein. Warum haben Sie nicht gleich Ihre Kollegen informiert? Weil ich blöd bin. Weil ich eine schlechte Polizistin bin. Was wollen Sie verdammt nochmal von mir hören? Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Ich dachte, ich kriege das irgendwie hin. Sie haben das Leben von Herrn Stüwe leichtfertig riskiert, weil Sie Angst vor den Konsequenzen hatten? Ich habe gesagt, ich konnte die Situation zu diesem Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Ja, also, ich bin zurück auf die Station. Warum sind Sie nicht sofort gegangen? Nachdem Sie die Dienstpläne und die anderen Unterlagen kopiert hatten. Ich wollte, aber es ging nicht. Wo warst du denn so lange? Oh, ich habe Durchfall. Ich glaube, es ist ein Infekt. Soll ich besser nach Hause gehen, bevor ich jemanden anstecke? Das geht nicht. Wir sind nur zu zweit. Wo ist Angela? Weg. Er war auffällig bleich. Als wäre ihm übel. Und dann hat er gesagt, ich soll ihm bei einem Bewohner helfen, der in sein Bett gemacht hat. Mach du das. Ich hol frisches Bettzeug. Als ich die Decke wegnahm, war da nichts. Dann weiß ich nicht mehr genau. Ich spüre einen Stich. Mein Körper fühlt sich schwer an. Meine Knie geben nach. Es war hinter mir. Er hat noch irgendwas gesagt. Mein Kreislauf ist in den Keller. Dann war ich weg. Gleich vorbei. Ich kam noch mal zu mir. Aber da war ich schon woanders. Junge, warum bist du heute so früh zurück? Bist du krank? Nee, Oma. Ist alles klar. Hab nur was vergessen. Bin gleich wieder weg. Ein großes Zimmer. Die Rollladen sind runtergelassen. War ziemlich dunkel auf jeden Fall. Und es roch muffig. Warum schließt du dich ein? Hier wird sich nicht eingeschlossen. Das ist nur, weil Caligula gerade frei rumläuft. Da waren auch überall Bücher. Medizinische Fachbücher. Auf einem Tisch, Ampullen und Einwegspritzen. Ich hab dir gesagt, ich will sowas nicht in meinem Haus haben. Ja. Ich geb's ja bald weg. Du, ich brauch mal euer Auto. Du weißt ja, wo die Schlüssel hängen. Ich leg mich wieder hin. Woran können Sie sich noch erinnern? Direkt neben meinem Gesicht eine Vogelspinne in einem Terrarium. Ich will mich umdrehen, doch mein Körper ist wie tot. Ich kann mich nicht rühren. Ich will was sagen, aber es geht nicht. Er nimmt eine Ampulle, zieht eine Spritze auf, injiziert mir was in die Halsschlagader. Du glaubst wohl, du kannst uns verarschen, ne? Uns? Sind Sie sicher? Absolut. Er hat uns gesagt. Ich bin ins Heim gefahren und habe so lange geklingelt, bis jemand aufgemacht hat. Waren Sie bewaffnet? Nein, die Dienstwaffe war im Präsidium. Ja, ich komme ja schon. Kriminalpolizei! Was ist denn los? Ich muss zur 3B, sofort. Ja, folgen Sie mir. Christiane, was machst du denn hier? Wo ist er? Wer? Björn Stüwe! Hatten Sie den Eindruck, sie war ahnungslos? Sie wusste es. Sie wusste es. Ich bin mir absolut sicher. Ich habe es an ihrem Blick gesehen. Ich habe ihn heute nur kurz gesehen. Er ist nach Hause. Ihm war schlecht. Björn! Ich bin in jedes Zimmer rein. Christiane, bitte, was soll denn das? Soll ich die Heimleitung? Björn! Nein, warten Sie. Jetzt beruhige dich erstmal und erklär mir doch mal, was... Björn! Was willst du denn von Björn? Kennt ihr euch? Er ist Polizist. Und wenn ihm irgendetwas passiert ist, dann gnade dir Gott. Er ist Polizist? Hier ist Hoffmann. Mordkommission. Ich brauche sofort Unterstützung. Ich habe sie vorläufig festnehmen lassen. Dann habe ich Geschenik informiert. Wie hat er reagiert? Sie können froh sein, wenn Sie noch Strafzettel austeilen dürfen. Ja. Falls Sie das Disziplinarverfahren jemals überstehen. Sie können mich später fertig machen. Jetzt helfen Sie mir mal zur Abwechslung. Ich brauche sofort ein SEK zu der Adresse von Dirk Hess. Und die sollen versuchen, Stüves Handy zu orten. Ich liege mit dem Rücken auf dem Boden. Über mir Bäume. Der Mond scheint sehr hell. Es riecht faulig. Nach Eiern. Wo ist es? Hess wühlt in meinen Taschen. Oh, Scheiße! Dann bindet er mir etwas um die Beine. Ich glaube, er hat dabei geweint. Ich bin zu Hess' Adresse gefahren. Seine Großeltern sagten, sie wüssten nicht, wo er sei. Er habe ihren Wagen genommen. Ein weißer VW Passat. Ich gebe Ihnen jetzt das Kennzeichen durch. Moment mal, warten Sie, ich habe jemanden auf der anderen Leitung. Ja? Das letzte Signal kam aus dem Naturpark Hohe Mark. Kennen Sie den Heidhochsee in der Kircheller Heide? Ja, ich weiß, wo das ist. Am nördlichen Rand des Sees gibt es Kiesgruben. Wir vermuten, dass der Gesuchte dorthin gebracht wird. Was heißt denn hier vermuten? Wir haben das Signal verloren. Wahrscheinlich ist das Mobiltelefon Ihres Kollegen zerstört worden. Okay, schicken Sie alle verfügbaren Einsatzkräfte dahin. Und ich brauche dringend einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Dann hat er mich ein paar Meter weit über den Boden gezogen. In dichtes Gras. Schilfgras. An meinem Rücken wird es feucht. Ich war als Erste vor Ort. Der Wagen von Hess' Großeltern stand auf einem Parkplatz. Ich bin den Weg zum See hinunter. Scheiße. Ich habe noch mitbekommen, wie er plötzlich nervös wurde. Und dann hat er mir schnell hintereinander zwei Spritzen gegeben. Das war's. Mehr kann ich nicht sagen. Sie dachten, Sie müssten sterben. Ich konnte nicht mehr warten. Sie hat mich dazu gezwungen. Mein letzter Gedanke war, dass sich Hauptkommissarin Hoffmann deswegen ein Leben lang Vorwürfe machen wird. Ich wollte das alles nicht. Ich weiß, es klingt komisch. Nein, nein, das ist sehr aufschlussreich. Hess! Hat er Sie angegriffen? Nein, er ist weggerannt. Er ist einfach weitergerannt. Hess! Polizei! Er ist einfach über den Sperrzaun. Er muss eine solche Panik gehabt haben, dass er die Gruppe zu spät gesehen hat. Konnten Sie noch mit ihm sprechen? Nein. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Er hat sich bei dem Sturz den Schädel gebrochen. Was haben Sie dabei gefühlt? Seltsamerweise ging mir das nahe. Auch wenn er diese ganzen Menschen getötet hat. Als ich im Krankenhaus aufwachte, war Hauptkommissarin Hoffmann da. Sie hat sich mit meinen Eltern abgewechselt. Hi. Hi. Schön, dass Sie wieder da sind. Wie lange war ich denn weg? 2 Tage. Boah. Da hat man wohl eine ganz schöne Dröhnung verpasst. Ja, hat er. Es tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Alles. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Haben Sie ihn gekriegt? Ja. Und die Weber? Die ist wieder frei. Aber es wird eine Untersuchung geben. Haben Sie noch Beschwerden? Ich kann nicht schlafen und meine Beine sind immer mal wieder taub. Und manchmal habe ich Schweißausbrüche. Aber sonst geht's. Danke, Herr Stöwe. Das war's? Ja, wenn ich noch etwas wissen muss, dann melde ich mich bei Ihnen. Was wird jetzt aus Hauptkommissarin Hoffmann? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich erstelle nur die Gutachten. Viel Erfolg bei Ihrer Prüfung. Danke. Eine letzte Frage, Frau Hoffmann. Glauben Sie, dass der Zweck die Mittel heiligt? Nein. Danke. Sie können gehen. Komm. Frau Hauptkommissarin, würden Sie uns ein kurzes Interview geben? Handelt es sich bei den Todesfällen im Cura Vita Pflegeheim um eine Serientötung? Ich kann nichts dazu sagen. Bleiben Sie vom Dienst suspendiert? Wenden Sie sich an die Kriminaldirektion. Die können alle Ihre Fragen beantworten. Wird es eine neue Untersuchung geben? Wenn es nach mir ginge, ja. Entschuldigen Sie mich bitte. Cura Vitae. Hoffmanns erster Fall. Hörspiel in zwei Teilen. Von Robert Steutner und Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil: Dienstvergehen. Das Landesinnenministerium hat auf den Druck der Öffentlichkeit reagiert und die Exhumierung von weiteren 27 Leichen angeordnet, bei denen von einer nicht natürlichen Todesursache ausgegangen werden muss. Sollte sich der schreckliche Verdacht bewahrheiten, dann wäre der Altenpfleger Dirk Hess, der bei einem Polizeieinsatz vor 4 Monaten ums Leben kam, der größte Serienmörder in der Geschichte der Bundesrepublik. Es sprachen Christiane Hoffmann, Susanne Wolf, Psychologin Lena Stolze, Gernot Geschonek, Felix von Manteuffel, Björn Stüwe, Maximilian Simonischek, Angela Weber, Ulrike Krumbiegel, Dirk Hess, Michael Stange, Dr. Schäffler, Alexander Radjun, Irene Schmidt-Grundlach, Hedi Kriegeskotte, Ulrike Toussaint, Maria Happel, Walter Toussaint, Gottfried Breitfuß. Allein die Zahl übertrifft alle bisher dagewesenen Verbrechen. 29 Patienten soll er durch einen Medikamentencocktail getötet haben. Sowie Ikno Bahadir, Daniel Berger, Jessica Blöhm, Martin Bross, Gregor Höppner, Juan Carlos Lopez, Horst Mendroch, Christa Strobel-Mertins und Lukas Grigorowitsch. Ich war geschockt. Also wir waren alle geschockt. Natürlich, jetzt rückblickend, fallen einem schon Momente ein, wo man hätte was merken können, aber man denkt doch nicht so etwas, dass ein Kollege so etwas tut. Ich kann mir einfach nicht erklären, warum er das getan hat. Aus Mitleid. Musik: Hendrik Meyer. Technische Realisation: Günter Kasper. Produktionsassistenz: Tim Müller. Regie: Leonhard Koppelmann und Robert Steutner. Wenn man jemanden, der schwer krank ist, tötet, dann ist das kein Mitleid. Dann entlastet man sich vielleicht, aber mit Mitleid hat das nicht das Geringste zu tun. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen einen würdevollen Übergang zu ermöglichen. Wir sind oft die Letzten, mit denen sie Kontakt haben. Es ist ein schwieriger Beruf und er wird immer schwieriger, wissen Sie? Aber über Leben und Tod, darüber haben wir nicht zu entscheiden. Das liegt allein in Gottes Hand. Achim hat angerufen. Er schafft es nicht. Sein Flug wurde gestrichen. Aber nächste Woche hat er Urlaub. Dann kommt er. Versprochen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.